Am Ufer der Seine, da spricht ein Mann ein ganz bezauberndes Mädchen an. Midi, midi, nett, so schön ist Paris. Midi, midi, nett, und du bist so süß. Midi, midi, nett, am Place Pigalle, weiß ich ein Lokal für uns ideal. Midi, midi, nett, mein Herz ist noch frei. Midi, midi, nett, wie wär's mit uns zwei? Seit ich dich gesehen, da muss ich gestehen, midi, midi, nett, Paris ist so schön. Leise rauscht die Seine, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Auf dem Fluss die Schwäne, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Lauschen, wie es singt und so zärtlich klingt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alle jungen Pärchen, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Träumen bunte Märchen, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Ein verliebtes Lied durch die Straßen zieht. Je t'aime, je t'aime, chérie. Midi, midi, nett, mein Herz ist noch frei. Midi, midi, nett, wie wär's mit uns zwei? Seit ich dich gesehen, da muss ich gestehen, midi, midi, nett, Paris ist so schön. Leise rauscht die Seine, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Auf dem Fluss die Schwäne, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Lauschen, wie es singt und so zärtlich klingt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alle jungen Pärchen, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Träumen bunte Märchen, midi, midi, nett, so schön ist Paris. Ein verliebtes Lied durch die Straßen zieht. Je t'aime, je t'aime, chérie. Am Ufer der Seine, da sprach ein Mann ein ganz bezauberndes Mädchen an. Midi, midi, nett, so schön ist Paris.